Band 2, Kapitel 39 von Julian, der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Julian, der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 2, Kapitel 39. Julian hatte teils richtig, teils unrichtig geahnt. Grau und trüb brach der Dezembermorgen an. Am Abend vorher und noch in der Nacht waren auf allen Legionsstraßen von Westen, von Ost und von Norden her, die plötzlich aus ihren Winterlagern, auch die Ausgedienten aus ihren Häusern, von ihren Familien hinweg aufgescheuchten Truppen auf dem Nordufer der Seine eingetroffen und in rasch errichteten Holzbaracken, die Zelte reichten bei weitem nicht aus, oder gar nur unter dem freien Himmel der Winternacht auf der hartgefrorenen Erde untergebracht worden. Vielfach war der völlig unerwartete Marschbefehl auf Ungehorsam gestoßen. Wohin, in dieser Jahreszeit, wollte man sie führen? Gegen die Barbaren? Aber diese drohten doch höchstens vom Rheine her. Und nun nach Paris? War dort der Cäsar bedroht? Dem wollten sie ja gern zu Hilfe eilen. Jedoch das konnten seine Boten nicht geltend machen. Die unablässige Anspornung zur Eile durch die Anführer erbitterte die murrenden Leute noch schärfer. Mit fliegender Geißel schalten sie, wie Tiere, die man zur Schlachtbank treibt, jagt man uns vorwärts. Wohin? Wozu? Und nicht nur die Krieger, nein, überall in ganz Gallien, soweit früher die Herrschaft oder die Streifzüge der Barbaren sich erstreckt hatten, wehklagten die Einwohner, die Bauern, die Kolonnen, die Bürger in den Städten, die sich der wiedergewonnenen Sicherheit erfreut hatten, auf das Bitterste. Nun sehen sie Leben, Freiheit, Habe wieder den rachefrohen Barbaren schutzlos preisgegeben. Bei Paris angelangt, erfuhren nun die einzelnen Scharen, so wie sie eintrafen, die Wahrheit, die hier nicht mehr verborgen werden konnte. Und jeder Haufe ward sofort angesteckt, ergriffen von der gärenden Erregung. Die Mitteilung ergrimmte die, welche sie hastig den Waffenbrüdern zuflüsterten, ja schon zuschrien, mit erneutem Zorn und riss die Neulinge mit fort. Ja, manche Reiter warfen sich aufs Ross und jagten auf den finstern Straßen zurück, den Heranziehenden schon unterwegs die empörende Nachricht entgegenzutragen. Die Leute, obwohl übermüdet durch die Eilmärsche, fanden in dieser Nacht keinen Schlaf. Der Lärm, die Erregung stieg von Stunde zu Stunde. Laut erklärten gar viele, sie würden nicht gehorchen. Ergraute Krieger warfen zornig die Waffen auf die Erde. Verwünschungen gegen den Imperator, Drohrufe auch gegen den Cäsar wurden laut. Sobald es hell geworden, sprengte Julian, umgeben von einer kleinen Zahl seiner Leibwächter, aus dem Palatium, dem heutigen Palais des Thermes, die Legionenstraße, die heutige Rue Saint-Jacques, hinan in die nördliche Vorstadt und das vor ihr liegende, von Wald entblößte weite Blachfeld, wo die Pariser Ackerbürger ihr Korn bauten und wo nun die Truppen lagerten. Bei seinem Erscheinen ward er mit Freude, mit Hoffnung, mit Zuversicht begrüßt. Die zornigen Rufe verstummten. Einer der abgesessenen Panzerreiter sprang vom kalten Strohlager auf, lief auf ihn zu und, ihm treuherzig die Hand hinhaltend, rief er mit lauter Stimme: »Nun seid getrost, ihr Waffenbrüder, da ist er, der Cäsar Julian. Gedenkt ihr noch, wie er uns gerettet hat, dort bei Straßburg, da daran Danes gefallen war und wir dachten, alles ist verloren? Getrost, er wird uns auch aus dieser Gefahr erretten.« Gerührt schüttelte ihm Julian die Rechte, aber doch nur gepresst, verlegen, im Bewusstsein der Unfähigkeit, ihre Wünsche zu erfüllen, antwortete er: »Wackerer Maurus, du!« »Er kennt mich noch«, rief der Mann erfreut. »Gewiß, du warst ja in der Reihe der Fliehenden der Erste, der auf meine Mahnung die Fassung und sich selber wiederfand und kehrt machte gegen den Feind. Du wirst auch heute wieder vor andern das Rechte finden. Und siehe da, du, Garizzo, langer Markomanne, mit der goldtreuen Seele, du Centurio der Cornuti, was macht der Fuß? Ein schwerer Wagen ging dir drüber, nach dem Sieg. Und du, Hippokrenikos, heißblütiger Fahnenträger damals der Primani. Und du, Sigiboto, blonder Friese. Und du, zorngemuter Eckhart, narbenreicher Sohn des Gaugrafen der Quaden. Da ist ja das Kleeblatt vollständig. Nun willkommen, alle vier. Wo so wackere Krieger beisammen sind, muss auch das Wackere geschehen.« Und er ritt weiter. Aber das war den Unzufriedenen doch allzu wenig. Von ihm hatten sie Abhilfe bestimmt erwartet. Sollte sie ausbleiben? Die freudigen Zurufe verstummten. In den hinteren Reihen begann das Murren aufs Neue. Jedoch nun schlug die Stimmung rasch wieder um. Liebten sie ihn doch und hatten sie doch auf ihn alle Hoffnung gesetzt. Als er allen Befehlshabern und Anführern gebot, auf das große Viereck in Mitte des Lagers, das Prätorium, vorzutreten, und als er sie hier alle, mehr als 1000 Köpfe, als seine Gäste zu der Hauptmahlzeit um die 6. Stunde nach Mittag in das Palatium einlud, indem er beifügte, dort solle jeder freimütig ihm eine Bitte vortragen, er werde sie gern erfüllen, wenn er könne. Brausender Beifall der Geladenen dankte ihm, aber alsbald auch der Mannschaften, so wie diese seine Worte erfuhren. Sie deuteten das zuversichtlich nach ihren Wünschen und unter feurigen Nachrufen sprengte er zurück in die Stadt. Freudige Zustimmung, ja begeisterter Jubel kehrte nun in dem Lager ein, in welches der Cäsar zahlreiche Fuhren von Wein, Brot und Fleisch als sein Gastgeschenk sandte. Hoch ging's nun her um die Fässer. Aus ihren Sturmhauben tranken die Germanen wieder den süffigen Wein, die kleineren Kelten und Römer mit den Ellbogen, auch wohl mit Faustschlag und Speerschaft zurückdrängend und unermüdlich schreiend, »Heil, hoher Held!« jubelt und jauchzet Julian. »Oho«, schallt da erbittert ein gallischer Bogenschütze aus Nantes, »ihr groben Germanen. Nun, Garizzo, hast du noch immer nicht genug? Aber freilich, in deinen 7 Fuß langen Leib geht Unendliches hinein, bis er voll ist.« Die anderen Gallier lachten. Sie lachten gar gern über jeden Witz, ob gut, ob schlecht. Langsam, gemächlich, es eilte ihm selten, wandte sich der Lange zu dem Spötter und sprach, tief zu ihm hinunter, bedächtig, »Kleiner, sei still, sonst trag ich dich auf diesem Arm ins Bettchen. Übrigens, da, trink. Mag nichts von dir geschenkt, und euer Cäsar traut ihm nur nicht zu viel. Ich glaub's nicht, dass er uns hilft. Was meinst du, Bojurix?« »Ich glaub's auch nicht«, rief sein Clangenoss. »Obwohl er uns geeidet hat, aber bricht er den Eid, fetter Mandubrates, beim großen Teutates, mit diesem Speer ersteche ich ihn.« »So nahe kommst du ihm gar nicht hinter seinen Leibwächtern. Doch mein Pfeil, ich treff die Fledermaus im Schwirreflug. Sollen wir verderben, gegen seinen Schwur, fern vom lieben Heimatgau, fern von den heiligen Misteln auf den Eichen? Bei Jesus und Epona, er soll nicht leben.« Ende von Band 2, Kapitel 39.